NDR Radio 3 Hörspiel. Wir begrüßen Sie nun zu Darfst du die Stunde rufen? Einem Hörspielklassiker von Erwin Wickert, der in der vergangenen Woche seinen 85. Geburtstag hatte. Wickert hat die große Zeit des bundesdeutschen Nachkriegshörspiels nicht nur als Autor entscheidend mitgestaltet. Mit seiner Formel von der inneren Bühne, auf der sich die Handlung eines Hörspiels vollziehe, prägte er, mitunter verkürzt oder auch missverstanden, das hörspielästhetische Konzept seiner Zeit mit. Sein Name ist eng verbunden mit dem renommierten Hörspielpreis der Kriegsblinden, den er 1952 als erster Autor für das Hörspiel, das wir Ihnen heute vorstellen, entgegennahm. Eine beinahe zeitlos gültige Auseinandersetzung mit dem Thema Sterbehilfe. Der Autor Erwin Wickert verbrachte Jahrzehnte im diplomatischen Dienst als Gesandter und Botschafter im Ausland, zuletzt in Peking. Eine Erfahrung, die sich nicht nur in seinen Hörspielen, sondern auch in Romanen, Essays oder Sachbüchern eindringlich niederschlug. Doch nun sein Hörspiel aus dem Jahre 1951. Darfst du die Stunde rufen? Ein Hörspiel von Erwin Wickert. Guten Tag. Ich möchte... Einen Augenblick, bitte. Ja? Privatstation Professor Glaser? Ja, Sie können den Patienten runterbringen. Nein, auf der Trage natürlich. Sie wollten zu Herrn Professor Glaser? Ja. Waren Sie schon mal hier? Nein, ich... Dann müssen wir eine Krankenkarte anlegen. Wie ist Ihr Name? Ellermann. Christine Ellermann. Sie wohnen? Schlossstraße 17. Geburtsdatum? 15.03.20. In einer Kasse? Nein. Privatpatientin. Haben Sie Beschwerden? Ja, hier, in der ganzen Gegend. Herr Dr. Schwarz schickte mich hierher. Dr. Schwarz, so, das will ich gleich dazu schreiben. Nehmen Sie bitte einen Augenblick Platz. Es ist noch ein Patient vor Ihnen da. Ach, da bringt ihn der Wärter schon. Morgen. Morgen. Morgen, Herr Bender. Guten Morgen, Schwester. Sie können wieder auf Station gehen. Ich rufe an, wenn Herr Bender fertig ist. Ja, ist gut. Bitte warten Sie einen Augenblick, Herr Bender. Ich muss noch mal zum Chef. Dort drüben liegen Zeitschriften, gnädige Frau. Schönes Wetter draußen. Ja, aber sehr kalt. Kalt? Ach, ich habe ganz vergessen, dass es kalt sein kann. Und wie geht es sonst draußen? Wie meinen Sie das? Na, ich meine... das verstehen Sie nicht. Da muss man erst länger hier drin gewesen sein. Sind Sie erkältet? Erkältet? Nein, ich glaube nicht. Zuerst haben Sie das zwar gesagt, aber jetzt zieht es nicht mehr. Ich dachte nur, weil Sie so leise sprechen. Zweimal operiert. Hier. Nein, Sie können es nicht sehen. Jetzt lassen Sie mich ja in Ruhe. Aber Sie sagen mir immer noch nicht, wie lange es dauert. Was dauert? Was? Ach Gott, wissen Sie, das ist ja das Furchtbare. Sie sagen es Ihnen einfach nicht. Vielleicht morgen. Vielleicht in 4 Wochen. Vielleicht. Ja. Vielleicht stimmt es aber, was Sie sagen. Vielleicht wird es wieder gut. Wo gehen Sie denn hin? Ich. Sagen Sie. Nein, sagen Sie lieber nichts. Auf Wiedersehen. Bist du gerade was Wichtiges? Nein, nichts Wichtiges. Was machst du denn da? Legst du dir die Karten? Ich richte ein. Aha, das Haus? Ja, das Wohnzimmer. Guck mal, dieses schwarze Papier hier ist die Couch. Und dies hier der kleine Tisch. Und die beiden roten Schnipsel hier sind die Sessel. Wenn wir die Sessel so stellen, wann wird das Haus fertig sein, Bertram? Oh, weißt du, Christine, wenn wir genug Geld haben und im Mai anfangen können, oh, sagen wir im Oktober. Aber das ist ja noch ein Dreivierteljahr. Ja. Warum schiebst du denn die Möbel wieder zusammen? Dann ist es wohl zu spät. Warum? Ach, Bertram, ich möchte mich jetzt hinlegen. Führst du Peter noch hinunter? Ja, natürlich. Dann gute Nacht. Gute Nacht. Christine? Ja? Sag mal, gehst du zu Bett, weil du Schmerzen hast? Ja. Warum gehst du nicht zum Arzt? Ich war doch da. Bei Dr. Schwarz, ja, das weiß ich. Aber er schickte dich doch... Ich war doch in der Klinik. So? Wann denn? Heute. Und bei wem? Beim Chefarzt, Professor Glaser. Was hat er denn gesagt? Nichts Besonderes. Ich soll die Tabletten weiternehmen, die mir Schwarz gegeben hat. Aha. Du warst aber gar nicht bei Professor Glaser. Nein? Du hast dich nur angemeldet und bist dann wieder fortgegangen, als die Krankenschwester im Sprechzimmer war. Warum? Wer sagt denn das? Dr. Schwarz hat mich angerufen. Wann bist du denn wieder fortgegangen? Warum hat man dich denn angerufen? Das ist doch ungewöhnlich, nicht wahr? Bitte komm, weich mir nicht aus, ja? Warum bist du heimlich fortgegangen? Heimlich? Ich bin nicht heimlich fortgegangen. Bitte, Christine. Du wirst mich auslachen. Du bist auf einmal schlecht geworden. Es war der Krankenhausgeruch. Ich kann ihn nicht ausstehen. Ich kann ihn nicht ausstehen. War das der einzige Grund? Ja. Und vielleicht Bender. Das war der Patient, der hereingefahren wurde. Und? Ich kann es schwer ausdrücken. Er sagte, er werde nicht mehr gesund. Und man sah doch, dass er nicht daran glaubte. Verstehst du? Er wusste es. Und er wollte es nicht wissen. Die Angst, die er hatte. Ja, das war es. Und dann bist du wieder weggegangen? Ja. Dann bin ich weggegangen. Ich bin dumm gewesen, nicht wahr? Hör mal. Ich habe der Schwester versprochen, dass du morgen um 11 Uhr wieder in der Klinik bist und dass ich mitkomme, wenn du Angst hast, allein zu gehen. Du brauchst nicht mitkommen, Bertram. Ich gehe allein. Bitte lass mich allein gehen. Soll ich dir versprechen, dass ich diesmal wirklich hingehe? Ist die Untersuchung jetzt zu Ende, Herr Professor? Ja, Sie können sich wieder anziehen, gnädige Frau. Ihr Gatte ist Jurist, sagten Sie? Ja. Syndikus bei einer Exportfirma. Herr Professor, Sie haben mir das Ergebnis der Untersuchung noch nicht gesagt. Ach so, ja. Na, Sie werden jetzt erstmal mit der Schwester in den Seitenbau gehen und unser Oberarzt Dr. Hildebrand wird eine Röntgenaufnahme machen. Dann kommen Sie nochmal wieder, nicht wahr? Können Sie mir jetzt noch gar nichts sagen? Ich bin etwas beunruhigt. Aber liebe gnädige Frau, da ist doch gar keine Ursache. Schmerzen natürlich. Wie lange, sagten Sie? Dreivierteljahr? Ja, etwa Dreivierteljahr. Vielleicht etwas länger. Es fing an, als Sie damals in den Tropen waren, nicht wahr? Nein, aber gleich danach. Etwa einen Monat, nachdem wir aus Südafrika zurückgekommen waren. Und anfangs war es gar nicht so schlimm. Ja, ja, sehen Sie, Sie hätten gleich kommen sollen. Dann wäre es immer gleich kommen. Zwar nicht mit jedem Schnupfen zum Arzt rennen, aber hier, in dem Fall, naja. Ist es denn... schlimm? Schlimm? Nö. Wollen nachher mal die Aufnahme ansehen, nicht? Ich bin nämlich etwas ängstlich. Aber nur vor dem Krankenhaus. Vom Zahnarzt zum Beispiel habe ich gar keine Angst. Das macht mir gar nichts aus. Nur vom Krankenhaus? Ja, schon immer. Es ist sicher ganz dumm von mir. Aber das war schon so, als ich noch ein Kind war. Schon vor dem Geruch habe ich Angst. Als mein Vater nämlich starb, das war drüben in der Chirurgie, da hatte ich schon dasselbe Gefühl, dieselbe Beklemmung. Aha. Na, sehen Sie, ist doch also gar kein Grund vorhanden, gnädige Frau. So, und jetzt zur Aufnahme, bitte. Ah, Hildebrand, die Aufnahme fertig? Ja, hier ist sie. Darf ich mit hereinkommen? Ja, kommen Sie ruhig herein. Die Filme sind noch nass. Na, dann kommen Sie mal damit ans Licht. Wirbelaufnahme? Hier. Kein pathologischer Befund. Dann geben Sie mal die andere. Aha. Da. Sehen Sie. Rundschatten? Ja. Rechtsseitigen pleuralen Erguss. Ist das etwas Schlimmes? Haben Sie diese Subraklavikulärgegend beobachtet? Ja. Wieso? Weil Sie die Stirn so runzeln. Ach was, ich habe doch die Stirn nicht gerunzelt. Infiltration. Und der rechte Arm? Ja, etwas. Aber die Axillardrüsen OB. Hm. Zeigen Sie noch mal die Wirbelaufnahme. Bitte? Danke. Ja. Hängen Sie die Filme bitte drüben hin, Hildebrand. Ist das etwas Schlimmes? Ach, schlimm ist ein relativer Begriff. Jedenfalls werden wir etwas unternehmen müssen. Aber was ist das denn? Ich meine, was fehlt mir? Und was wollen Sie unternehmen? Na, etwas viel Fragen auf einmal. Aber ich glaube, ich kann Ihnen schon sagen, dass wir Sie ein paar Tage werden hier behalten müssen. Im Krankenhaus? Oh, Sie werden sehen, es ist nicht so schlimm bei uns. Gott, wenn alle Leute solche Angst vor dem Krankenhaus hätten, wovon sollten wir Ärzte denn leben? Und wie lange? Tja, vielleicht ein paar Tage, vielleicht etwas länger, das kann man noch nicht sagen. Vielleicht werden wir einen kleinen Eingriff vornehmen müssen, nicht wahr, Hildebrand? Ja. Eine Operation? Eine Operation, das klingt immer gleich so wichtig. Zahnziehen ist auch eine. Und wann? Eilt es hier? Nein, aber packen Sie ruhig mal einen kleinen Koffer und dann legen Sie sich in aller Ruhe bei uns hin. Also, vergessen Sie nicht wiederzukommen. Wir haben jetzt Ihre Adresse. Auf Wiedersehen, Frau. Auf Wiedersehen. Na? Es ist ja eindeutig. Ja, halbes Jahr früher. Naja. Wie alt ist sie denn? Sehen Sie mal auf dem Krankenblatt nach. 30. Bisschen jung. Naja. Nehmen Sie die Negative wieder mit raus. Sie wollen noch operieren, Herr Professor? Ja, natürlich, damit was geschieht. Aber würden wir nicht viel Schmerzen ersparen, wenn wir sie nur mit ein paar Bestrahlungen behandelten? Ja, bin ich nur dazu da, um Schmerzen zu ersparen? Mensch, Hildebrand, ich soll doch heilen. Heilen. Ich kann doch der Krankheit nicht einfach ihren Lauf lassen. Glauben Sie denn, Herr Professor, dass Sie Erfolg haben? Ich hoffe immer auf ein Wunder. Bis zum letzten Augenblick. Es gibt Wunder. Ist Ihnen in der Praxis schon eins begegnet, Herr Professor? Nö, noch nicht. Herr Professor? Ja, nächster Patient, bitte. Habe ich noch Temperatur, Schwester? Nein, wieder ganz normal. Wie haben Sie geschlafen? Gut, ganz fest, bis Sie hereinkamen. Und die Schmerzen haben seit der Operation ganz nachgelassen. Dann werden Sie bald wieder gesund sein. Ja, und dann werde ich wohl bald entlassen. Das weiß ich nicht, aber vielleicht wird es bald soweit sein. Wollen Sie schon wieder gehen, Schwester? Ja, ich habe morgens immer viel zu tun. Bitte, noch eine Frage. Ja? Werde ich wirklich wieder gesund? Ja, natürlich. Sie sehen es ja selbst. Ja. Naja. Vielleicht. Aber nachts liege ich hier und denke. Und denke. Wie geht es denn Herrn Bender? Herrn Bender? Ja. Wie geht es ihm? Ist er noch hier? Nein. Er ist seit ein paar Tagen fort. So, jetzt habe ich aber wirklich keine Zeit mehr. Vielleicht frisieren Sie sich jetzt. Ihr Herr Gemahl wird gleich kommen. Oh, die schönen Blumen. Ich will sie gleich... Nein, komm, bleib liegen. Ich sage der Schwester nachher, sie soll eine Vase bringen. Ach, du behandelst mich immer noch wie einen Invaliden. Und dabei geht es mir doch schon so gut. Bertram... Bitte, mach doch einmal die Balkontüre auf, ja? Ja. Ich war damals sehr dumm, als ich vor dem Krankenhaus solche Angst hatte. Jetzt habe ich gar keine mehr. Aber zu Hause ist es doch viel schöner, nicht wahr? Ja, natürlich. Aber ich habe mich beinahe schon daran gewöhnt, hier zu bleiben. Und wenn ich an die Unruhe draußen denke, den täglichen Kram, die kleinen Sorgen und Pläne. Ist es heute draußen kalt? Aber Christine, du willst doch wieder zurück. Und du willst doch wieder ganz gesund werden. Ja, sicher. Herr Dr. Ellermann, bitte. Guten Tag, Herr Professor. Guten Tag, Herr Doktor. Bitte wollen Sie Platz nehmen. Dankeschön. Herr Doktor, Sie haben meinen Oberarzt gefragt, wann Ihre Gattin wieder entlassen werden könnte. Ja, ich dachte, nach dem Erfolg, den die Operation gehabt hat, sei es bald möglich. Sie würde natürlich zu Hause absolute Ruhe haben. Ich werde eine Pflegerin ins Haus nehmen. So. Ja, ich hatte wirklich nicht mit einer so radikalen Besserung gerechnet. Offen gestanden, Sie hatten mir damals einen richtigen Schreck eingejagt, als Sie mir die Diagnose mitteilten. Selbstverständlich, der Arzt muss alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Sie ist nach der Operation ein ganz anderer Mensch geworden. So viel ruhiger, so gar keine Angst mehr vor dem Krankenhaus. Vielleicht, seit sie keine Schmerzen mehr hat. Sie hat keine Schmerzen mehr? Wer sagt das? Na, meine Frau selbst. Dann hat sie sie nicht ganz richtig informiert. Ihre Gattin hat seit einiger Zeit sogar wieder ganz erhebliche Schmerzen. Sie sagte es uns anfangs auch nicht. Aber die Patientin, die ein paar Tage in ihrem Zimmer lag, konnte nicht schlafen, weil ihre Gattin so unruhig war. Zuerst haben wir mit Schlaftabletten angefangen, aber auch die helfen jetzt nicht mehr. Warum verheimlicht sie denn die Schmerzen? Tja, also, lieber Herr Dr. Ellermann, kurz und gut, wir werden Ihre Gattin noch einmal operieren müssen. Tja, aber... Die Operation selbst ist nicht gefährlich. Aber? Sie meinen, was nachher kommt? Ja. Und was kommt nachher? Tja, was kommt nachher? Ich weiß es nicht. Sie wissen es nicht. Niemand weiß es, weil es ja noch niemand erlebt hat. Aber es ist unvermeidlich. Sie sagten damals... Was sagte ich damals? Es geschehen zuweilen Wunder. Habe ich Ihnen die Diagnose nicht in einem Wort gesagt? Ja oder nein? Ja, aber... Na also. Warum sagen Sie meiner Frau nicht, was ihr bevorsteht? Sie würde es uns jetzt noch nicht glauben. Weder Ihnen noch mir. Glauben Sie mir denn? Wie? Na, sehen Sie. Was sollen wir denn tun? Wir können Sie doch nicht einfach sterben lassen. Soll ich Sie jeden Tag, wenn ich zu ihr komme, belügen? Sie muss es doch wissen. Sie weiß es. Seit wann? Schon bevor sie zu mir kam. Schon damals, als sie aus dem Wartezimmer floh. Aber sie will es nicht wissen. Sie betrügt sich selbst. Hören Sie, das verstehe ich nicht. Sie will doch Gewissheit. Ich fühle das doch aus jedem Gespräch. Nein, sie will Bestätigung, dass sie nicht stirbt. Aber warum sollte sie sich denn betrügen? Tja, das kann ich Ihnen nicht sagen. Mein lieber Herr Dr. Ellermann, wir wissen es auch nicht. Und warum betrügen wir uns alle? Warum? Bertram. Guten Tag, Christine. Ach, mach doch bitte die Balkontür zum Zimmer zu. Ja. So. Danke. Ist dir nichts aufgefallen, als du reinkamst? Nein. Was sollte mir auffallen? Hast du es nicht gerochen? Nein. Aber das Zimmer riecht doch schon wieder so entsetzlich nach Krankenhaus. nach Desinfektionsmittel. Merkst du es nicht? Nein, das stimmt nicht, Christine. Naja, vielleicht ist es auch nur Einbildung. Aber manchmal halte ich es einfach nicht mehr aus hier. Lass nur, Christine. Die Zeit geht auch vorüber. Ja. Naja. Hans Egon hat heute Geburtstag. Gehst du nicht hin? Allein habe ich keine Lust. Wird sicher wieder eine große Feier. Ach, ich würde so gern wieder ein Fest feiern und tanzen. Meinst du, ich könnte mich im Abendkleid sehen lassen? Aber natürlich, Christine. Aber ich bin so dünn geworden. Und an den Augen sieht man mir an, dass ich krank gewesen bin. Weißt du was? An deinem Geburtstag feiern wir zu Hause ein rauschendes Fest. Da laden wir alle Leute ein, die wir kennen. Und dann denken wir gar nicht mehr daran, dass du ein paar Monate in der Klinik gelegen hast. Dann ist das alles vergessen. Es ist schön, davon zu träumen. Nur schade, dass du selbst nicht daran glaubst. Aber wieso denn? Natürlich glaube ich daran. Glauben denn die Ärzte auch daran? Die Ärzte, aber natürlich, Christine. Sag mal, freust du dich denn nicht auf die Zeit, wenn du aus diesem alten Kasten herauskommst? Nein, ich freue mich nicht. Ich habe furchtbare Schmerzen hier. Hat dir denn noch niemand gesagt, dass ich Schmerzen habe? Es ist dasselbe wie vorher, nur an einer anderen Stelle. Vielleicht müsste man es operieren. Wer sagt das? Glaser hat einmal eine solche Andeutung gemacht. Dann wusstest du also genau, dass ich noch länger hier bleiben muss. Warum hast du denn vom Geburtstag gesprochen und dem Fest, das wir feiern wollen? Aber du hattest mich doch selbst darum gebeten. Ich? Ach ja, ich wollte wissen, ob wenigstens du mir die Wahrheit sagst. Keiner sagt mir hier die Wahrheit. Sie wollen mich nur beruhigen mit Tabletten, mit Spritzen, mit Worten. Aber Christine... Ach, ihr seid so feig, es mir zu sagen. Dem armen Bender wollte es auch niemand sagen. Er starb. Er starb ganz beruhigt. Es gibt hier Wörter, die tabu sind. Vielleicht hätte Bender es nicht ertragen. So? Aber wie konnten es denn die Ärzte und die Verwandten ertragen, ihm ins Gesicht zu sehen und ihn bis zuletzt zu belügen? Warum antwortest du nicht? Vielleicht ist es manchmal noch schwerer, die Wahrheit zu sagen, als sie zu ertragen. Warum suchst du Ausreden, Bertram? Ich bin doch kein Arzt. Wie kann ich dir etwas über die Aussichten sagen? Nein, du bist kein Arzt. Aber wir lieben uns doch. Nicht wahr? Sagst du es mir nicht? Was? Dass Glaser meinen Fall für hoffnungslos hält. Er hat... Gib mir bitte deine Hand. Entschuldige. Mir kamen die Tränen eben nur, als ich den Vogel hörte. Es ist schon vorüber, Bertram. Universitätsklinik. Herr Dr. Hildebrand möchte Sie sprechen. Einen Augenblick. Ja? Hildebrand. Herr Dr. Ellermann, ist Ihre Gattin bei Ihnen zu Hause? Zu Hause? Nein, sie war doch vorhin noch... Na, das ist es ja. Deshalb rufe ich an. Sie hat sich nach dem Abendessen angezogen und ist anscheinend durch den Gartenausgang fortgegangen. Was für ein Kleid kann sie anhaben? Gott, das kann doch nur das Gestreifte sein, mit dem sie in die Klinik kam. Rot-weiß gestreift. Das ist doch heute viel zu kalt. Wie lange brauchen Sie, um hierher zu kommen? Um 10 Minuten. Gut. Wir verständigen inzwischen die Polizei. Bitte beeilen Sie sich. Ja. Dr. Hildebrand? Ja? Sagen Sie, haben Sie in Ihrem Zimmer nachgesehen, ob sie vielleicht etwas hinterlassen hat? Nein, nein, sie hat nichts hinterlassen. Kommen Sie bitte sofort. Wir müssen Ihre Gattin finden. Nein! Los, mach schnell an, Sekund, ein Glas! Der ganze Sekund ist auf dem Teppich! Danke, hier ist noch ein Glas! Dankeschön! Kinder, wer hat noch keins? Wir haben alle! Stellt doch das Radio ein bisschen leiser! Ruhe! Eva hat wieder eine Rede auf Hans Egon an! Ach, das ist doch gar nicht wahr! Wir kommen jetzt! ist das für ein Gericht? Ja, ich weiß nicht, Kinder. Wir sind doch alle Vollzähne. Vielleicht der Gerichtsvollzieher. Aber noch nicht Hannas Egos Geburtstag. Also, dass mir keiner an mein Glas geht, ja? Wartet mal einen Augenblick. Ein unerwarteter Gast. Stell die Gläser hin. Christine. Christine, dass du gekommen bist. Na, steht doch nicht so versteinert da. Ich bin doch kein Geist. Feiert ihr trocken? Hier ist dein Glas. Dankeschön, Eberhard. Wir wollten gerade auf Hans Egons Geburtstag anstoßen. Na denn los, worauf warten wir denn noch? Eberhard wollte vorhin eine Rede halten. Och, Lüge, glatte Lüge. Hans Egon, auf deinen 37. Ja, ich danke dir. Prost. Prost. Prost. So, und nun stellt das Radio etwas lauter. Warum tanzt ihr denn nicht? Christine, wir dachten, du bist noch hier. Wie ihr seht, ich bin hier. Und heute wird noch einmal getanzt. Was machen wir bloß mit ihr? Sie ist nicht mehr ganz zurechnungsfähig. Sie sieht da furchtbar aus. Es tut mir wirklich leid, dass dieser Missklang... Aber Menschenskind, du kannst doch nichts dafür. Also ich werde Bertram anrufen, geh du wieder rüber und nimm sie beiseite in einen Sessel, ja? Ist recht. Keiner zu Hause. Universitätsklinik? Bitte Haus 12, Arzt vom Dienst. Ich verbinde. Dr. Hildebrand? Berger, war bei Ihnen nicht Frau Ellermann in Behandlung? Ja. Aber sie ist verschwunden. Wissen Sie, wo sie ist? Ja, hier, will meinen Geburtstag feiern. Aber am besten holen Sie sie wieder ab. Machen Sie das große Licht bitte aus. Ihr Wohl, Herr Doktor. Und die Kleider verwahren wir draußen. Ich kann sie auch mit nach Hause nehmen. Ah, vielleicht besser. Sie untersuchen das Herz so lange, Dr. Hildebrand. Ist da was nicht in Ordnung? Ganz in Ordnung. Erstaunlich kräftiges Herz. Wenn man bedenkt, dass sie doch monatelang gelegen hat. Und das Herz wird noch viel aushalten. Wo sind denn die Gäste? Und dass sie jetzt so etwas durcheinander ist. Das ist kein Grund zur Beunruhigung. Ich lasse sie jetzt eine Weile allein mit ihr. Sie wird bald schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht, Doktor. Hans Egon. Es tut mir sehr leid, dass das alles so... Ich habe es mir ganz anders vorgestellt, weißt du. Es geht eben nicht mehr, nicht wahr? Es geht eben einfach nicht mehr. Sind die Gäste noch nebenan? Du bist nicht mehr bei Hans Egon, Christine. Nein. Nein. Ach, ich bin ja wieder in der Klinik. Bertram, du bist es. Habt ihr mich hergebracht? Ja. Es war ganz dumm von mir. Ein dummer Einfall. Seid ihr mir böse, Bertram? Aber Christine. Danke. Weißt du, es wurde mir auf einmal ganz schwarz vor den Augen, als ich tanzen wollte. Vielleicht kam es auch vom Sekt. Aber ich habe bestimmt nur ein Glas getrunken. Du, ich habe jetzt gar keine Schmerzen. Haben Sie mir eine Spritze gegeben? Ich glaube, ich schlafe jetzt wieder ein. Bleibst du bei mir, bis ich eingeschlafen bin? Ja. Danke. Thank you. Wer klingelt denn da in einem fort? Nummer 11, Frau Ellermann. Schmerzen? Wahrscheinlich, Herr Doktor. Die Nachtschwester ist schon unterwegs zu ihr. Gut. Also, Phanodorm und Analgetikum kombiniert. Vorher versuchen Sie, etwas zu essen und zu trinken zu geben, damit Sie nicht... Frau Ellermann klingelt, Herr Professor. Hat sie geschlafen? Ja, fest. Gegessen? Wenig. Zeigen Sie mal das Krankenblatt her. Wieder 4 Pfund abgenommen. Naja, also Spritze Pantopon. Die Aufnahme, Herr Professor. Danke. Ja. Haben Sie Herrn Ellermann Bescheid gesagt? Ja. Was hat er gesagt? Er hat nichts gesagt, Herr Professor. Glaubt er jetzt noch? Nein. Das ist sie wieder. Aufgewacht. SEE, schwach intravenös. Polamidon. SEE, schwach. Phanodorm. Scopolamin. Dolantin. Emmatropin. Morphium. Polamidon. Morphium, Atropin. Bertram? Ja. Sitzt du schon lange hier? Nein, nicht sehr lange. Du hast fest geschlafen. Ich möchte nicht, dass du hier sitzt, während ich schlafe. Christine. Warum haben sie mich denn noch nicht operiert? Ich habe dir doch schon gesagt. Du musst jetzt wieder etwas zu Kräften kommen. Ja? Wie spät ist es jetzt? 7 Uhr. Abends oder morgens? Hast du wieder Schmerzen? Ja. Immer, wenn ich nicht schlafe. Welchen Tag haben wir heute? Mittwoch. Aber dann habe ich ja heute Geburtstag. Nein, Christine, erst in einer Woche. Du, ich habe einen ganz verrückten Wunsch. Weißt du, was du mir schenken musst? Hm? Die Abendtasche aus blauem Wildleder mit dem Messingschloss. Du, die würde so gut zu meinem Abendkleid und zu den Schuhen passen. Weißt du, die wünsche ich mir. Und wenn ich wieder gesund bin, dann gehen wir zusammen aus und... Aber nicht so wie damals. Wie bei Hans Egons Geburtstag? Nein. Nur mit dir, Bertha. Jetzt habe ich schon wieder diese entsetzlichen Schmerzen. Nein, ich wünsche mir doch nicht die Abendtasche. Ich wünsche mir etwas ganz anderes. Ja, natürlich. Sag es doch. Ich wünsche mir eine Spritze, mit der alles aus ist. Alles, diese Schmerzen, das Liegen, das Aufwachen. Aber Christine, du hattest doch eben noch gesagt... Aber ich will gar nichts. Ich will nichts. Die Spritze, Bertha. Ich will nur die Ruhe. Soll ich die Schwester rufen? Nein, die Spritze, du kannst sie mir geben. Ich halte es noch so lange aus, solange ich deine Hand halte. Oh. Jetzt sink ich schon wieder unter. Immer tiefer und tiefer. Meinst du, dass ich noch einmal aufwache? Bertram, meinst du, dass ich deine Hand halte, wenn ich aufwache? Bertram. Ich bin es. Herr Professor, warum tun Sie es denn nicht? Was denn? Ach, Sie dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Haben Sie selbst Hoffnung? Ja. Warum belügen mich denn alle? Warum tun Sie es denn nicht? Was sollen wir tun? Weil Sie Angst haben. Sie wissen genau, was ich meine. Es ist damit einem Mal vorbei. Die Schmerzen nehmen Sie mir jetzt, aber die Angst lassen Sie mir. Die Angst, ob es näher kommt. Oder nicht. Thank you.

Morphiumatropin. Die kann es noch lange aushalten. Das Herz ist erstaunlich gut. Nummer 11, Herr Dr. Hildebrand. Polamidon. Wer klingelt da? Nummer 11, Herr Professor, Frau Ellermann. Gut, machen Sie Morphium fertig. Vielleicht wäre es besser für Sie, wenn sie es bald überstanden hätte. Wer sagt Ihnen das? Na, ich dachte der Schmerzen wegen. Dann haben Sie falsch gedacht, Herr Dr. Hildebrand. Ganz falsch. Und außerdem etwas Unerlaubtes. Wer solche Gedanken ausspricht, Herr Dr. Hildebrand, der ist für den Beruf des Arztes nicht sehr geeignet. Verstehen Sie mich? Es ist dann nicht mehr weit zu dem Wunsch, Folgerungen aus solchen Gedanken zu ziehen. Der Tod, Herr Dr. Hildebrand, ist unser Feind. Keine Verhandlungen mit ihm. Wir räumen ihm nichts ein. Nicht eine Stunde. Keine Minute. Wir lassen uns nichts abhandeln. Keinen Augenblick. Nie. Verstehen Sie mich? Ja, natürlich, Herr Professor. Ich hatte ja auch nur gedacht... Ach was. Geben Sie ihm Morphium. Jawohl, Herr Professor. Da, Herr Dr. Ellermann. Schon drin gewesen? Ja, ich komme gerade von ihm. Da geht dir doch schon bedeutend besser, was? Mal sehen Sie. Wird schon wieder werden. Herr Dr. Hildebrand. Ja. Bitte einen Augenblick. Kann ich Sie einmal sprechen? Eigentlich nicht. Die Visite fängt gleich an. Ach, bitte. Na schön. Aber dann nur kurz. Ja, können wir nicht irgendwo hingehen, wo wir ungestört sind? Na, also gut. Hier, Zimmer 17 ist heute Nacht frei geworden. Komm. Eigentlich sehr gemütlich. Nehmen Sie bitte Platz. Ich setze mich so lange hier aufs Bett. Dankeschön. Also, wo drückt der Schuh? Irgendwelche Beschwerden? Glauben Sie wirklich, dass meine Frau wieder entlassen werden kann? Aber ja. Ja, natürlich. Warum nicht? Wenn ihr Zustand so bleibt oder sich gar verbessert. Und der Prozess ist aufzuhalten. Ich frage nur, weil Sie vorhin sagten, dass es wohl wieder besser wird. Ja? Oder war das nur so eine Redensart? Gott, Herr Ellermann. Was wissen wir schon von den Krankheiten? Nein, jetzt wollen Sie ausweichen. Ich frage Sie jetzt von Mann zu Mann. Und ich kann die Wahrheit ertragen. So? Glauben Sie, dass sie wieder ganz gesund wird? Gut. Wissen Sie, fragen Sie den Chef. Sie haben also Angst, ist mir zu sagen. Warum sollte ich Angst haben? Aber es kann natürlich immer etwas Unvorhergesehenes eintreten. Eine Krankheit ist mehr als nur ein chemischer Prozess. Aber ich sagte Ihnen ja früher schon einmal, der Fall ist ernst. Sehr ernst. Und man muss alle Eventualitäten einrechnen. Haben Sie noch Hoffnung? Es geschehen zuweilen Wunder. Ach, das heißt, ein Wunder ist notwendig, um eine Frau zu retten. Tja, wissen Sie, natürlich wäre es schon erstaunlich. Am besten... Sprechen Sie mit dem Chef, ich weiß. Wie viel Zeit geben Sie ihr noch? Kann ich nicht sagen, Herr Ellermann. Vielleicht 3 Wochen. Vielleicht auch 6. Das Herz ist kräftig. Es kommt darauf an, wie viel das Herz aushält. Vielleicht wäre es für Ihre Gattin besser... Ich meine, Sie sagten vorhin, Sie könnten die Wahrheit ertragen. Und da... Kann man... man den Prozess nicht abkürzen und ihr Leiden ersparen? Ich verstehe Sie nicht. Ich meine, gibt es denn keine Möglichkeit? Ich spreche jetzt im Auftrag meiner Frau. Ich weiß nicht, ob Sie ermessen können, wie schwer es mir fällt, dies auszusprechen. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Herrgott, natürlich wissen Sie es. Jetzt werden Sie wieder gleich sagen, ich soll den Chef fragen. Ihre Gattin wünscht es. Ja. Ja, es ist natürlich ganz ausgeschlossen. In unserer Klinik gibt es so etwas nicht. Der Chef wird Ihnen dasselbe sagen. Sie haben Angst? Bitte, Herr Dr. Ellermann. Es ist wohl besser, wenn Sie nicht deutlicher werden und wenn ich Sie nicht verstehe. An Ihrer Stelle würde ich nicht mit dem Chef sprechen. Ich muss mit ihm reden. Wissen Sie, was sie sagt? Es sei Pedanterie. So. Es sei Egoismus. Wir helfen ihr nur nicht, weil wir Angst haben. Ja, Patienten finden immer Argumente. Sie wollen nicht leiden. Der Mensch, lieber Herr Ellermann, muss aber leiden. Vielleicht, Herr Professor. Es besteht aber die Gefahr, dass der Mensch gegen das Leiden abstumpft. Gegen das Leiden anderer. So, abstumpft, ja, sicher. Vielleicht bin ich abgestumpft. Und die Juristen? Sie etwa nicht? Hören Sie mal. Wie heißt der Paragraph, den man auf mich anwendet, wenn ich Ihren Wunsch erfülle? Na? Wie sagt das Gesetz? Na bitte. Mord, nicht wahr? Und was ist das, was Sie jetzt tun? Ich lindere Ihre Schmerzen, so gut ich kann. Ja. Immer wenn sie klingelt, geben Sie eine kleine Spritze, dass sie bewusstlos wird und einschläft. Und immer wenn sie aufwacht, geben Sie ihr wieder eine, bis sie stirbt. Das Gesetz haben Sie nicht übertreten, Gott bewahre. Ganz getötet haben Sie sie nicht. Aber fast. Sie ist nur noch um Haaresbreite vom Tod entfernt. Nur um 1-2 Kubikzentimeter ihres bewährten Narkotikums. Aber lebt sie denn noch? Ist das noch Leben? Sie vegetiert doch nur, atmet, das Herz schlägt noch. Und in den kurzen Augenblicken, da sie wach ist, fühlt sie Schmerzen und Angst, sodass sie nicht einmal mehr denken kann. Ist das noch Leben? Die Angst? Aber Ihnen kann das gleichgültig sein. Sie haben ein gutes Gewissen. Das Gesetz kann Ihnen nichts tun. Ich bin Arzt. Ich habe zu heilen, vielleicht Schmerzen zu lindern, aber nicht zu töten. Ich kann Sie nicht in einen Zustand versetzen, den ich selbst nicht kenne. Sollte dieser Zustand so viel schlimmer sein als die Schmerzen, die Sie jetzt erleidet? Es ist doch möglich, Herr Ellermann. Ja, haben Sie denn die Hoffnung schon ganz aufgegeben? Sie haben mir schon vor 2 Monaten gesagt, als Sie mir die Diagnose mitteilten, der Fall sei hoffnungslos. Ja, und nun? Was wollen Sie von mir? Ja, warum drücken Sie sich nicht deutlich aus? Aha. Sie schweigen. Der Jurist schweigt. Er ist vorsichtig. Aber mir teilt er mit, dass seine Frau uns für Feiglinge hält, weil wir vor der Kleinigkeit eines Mordes noch ein paar Skrupel haben, nicht wahr? Ich danke schön, Herr Ellermann. Bitte, ich habe das mit keinem Wort ausgesprochen. Ja, das haben Sie nicht, allerdings. Sie sind ja Jurist. Aber Sie wollten einmal sondieren, wie ich zu der Frage stehe. Schön. Jetzt kennen Sie meine Antwort. Und ich sage Ihnen, wenn auch das Strafgesetzbuch nichts gegen Euthanasie oder einen solchen Mord einzuwenden hätte, ich hätte etwas einzuwenden. Hören Sie doch auf mit solch einem humanitären Geschwätz. Die Menschlichkeit gebiete hier den Gnadentod. Schöne Menschlichkeit, welche die Vernichtung eines Menschen fordert. Schöne Menschlichkeit, die vergessen hat, welche Würde der Tod hat, den man nicht rief. Ich habe öfter als Sie an Sterbebetten gesessen, mein Lieber. Und immer habe ich gesehen, dass auch den kleinsten Menschen der Tod groß macht. Gegen diesen Eindruck bin ich nicht abgestumpft. Selbstmord und Gnadentod aber. Nein, mein Lieber, darin ist nichts Großes mehr. Grauen. Nichts als Grauen. Aber im richtigen Tod, ja, da spüren Sie es erst. Das Große. Ihre Begeisterung klingt wahrhaft furchtbar. Das ist doch die reinste Blasphemie. Blasphemie? Ha! Das Gegenteil. Blasphemie nur für die falsche Humanität. die weltliche, ja, die teuflische, die das Leben des Menschen zerschlägt wie einen Spiegel und das Ebenbild Gottes darin nicht sieht. Ich wünsche Ihnen, Herr Professor, dass Sie nie an dem Krankenbett, an einem solchen Krankenbett zu stehen haben. Ellermann, ich habe daran gestanden. Am Krankenbett meiner Frau. Verzeihung. Ich habe die Bitte meiner Frau erfüllt, weil ich es nicht mehr ertragen konnte. Und da habe ich ihr geholfen. Ja, Herr Rechtsanwalt, Sie als Jurist wissen ja nun, was Sie zu tun haben. Nein. Nein, ich weiß es nicht. Es war aussichtslos und sie hätte wohl nur noch 2 oder 3 Tage leben können nach menschlichem Ermessen. Da habe ich Ihre Bitten nicht mehr mit anhören können. Und das erste und bisher einzige Mal bin ich schwach und feige geworden. Ja, ja, ich habe versagt. Ich bin in meinem Beruf gescheitert. Jawohl, das bin ich. Und der Erfolg? Ich bin Chef einer Klinik geworden, weil ich allen verheimlichte, dass ich eigentlich disqualifiziert bin für diesen Beruf. Und jetzt kommen die Leute von überall her zu mir, lassen sich behandeln und ahnen gar nicht, dass ich schon einmal mit dem Tode paktiert habe. Und nun kommen Sie noch zu mir und wollen, dass ich noch einmal, ich, der ich seit jener Zeit nicht ein einziges Mal mehr gewagt habe, selbst ein Narkotikum zu injizieren. Ich bitte Sie um Verzeihung für das, was ich vorhin gesagt habe. Ach. Als ich glaubte, Sie seien vor dem Tod abgestumpft. Ich bewundere Sie. Wirklich. Ich bewundere Sie, dass Sie wenigstens einmal den Mut aufgebracht haben, entgegen dem ärztlichen Berufsethos menschlich zu handeln. Ich habe Sie also nicht überzeugt. Nein. Aber wenn Sie selbst versuchen sollten, etwas zu unternehmen, dann werde ich es verhindern. Ich würde Sie anzeigen. Und dann würde ich vielleicht auch den Mut aufbringen, zu erzählen, was ich Ihnen eben mitgeteilt habe. Ihre Anzeige würde zu spät kommen, Herr Professor. Wieso? Weil ich vorher die Folgerungen selbst ziehen würde. Ich darf mich jetzt verabschieden. Übrigens die bisher Bestrahlungen fortsetzen. So, die nächste Aufnahme. Frau Ellermann, Herr Professor. Zeigen Sie mal her. Na ja, nehmen Sie sie mit. Sollen wir in einer Woche noch eine machen? Das ist wohl nicht nötig. Symptomatische Behandlung wie bisher. Übrigens, Hildebrand, Verwendung von Narkotizis einschränken. Und aufpassen, dass damit nichts vorkommt. Verstanden? Ja. Gewichtskurve? Ach so, hier, hier. Na, geht ja jetzt ziemlich schnell runter, was? Wenn sie wenigstens ein halbes Jahr früher gekommen wäre. Und warum ist sie nicht früher gekommen? Wie? Na, wissen Sie das? Ich glaube, es waren ganz eindeutig psychologische Gründe. So. Die mir nie so deutlich gewesen sind wie in diesem Fall. Ach, welche denn? Sie hatte Angst. So, richtig. Und wovor? Sie hat es doch selbst gesagt. Vor dem Krankenhausgeruch. Den Desinfektionsmitteln. So. Und diese Aversion geht zurück auf ein Kindheitserlebnis. Aha. Den Tod ihres Vaters in der Chirurgie. Hm. Und zu ihrem Vater scheint die Patientin besonders starke Bindung gehabt zu haben. Ach Quatsch, hören Sie doch auf mit der psychologischen Haarspalterei. Man hat nur Angst vor zweierlei, Herr Dr. Hildebrand. Dem Leben oder dem Tod. Und sie hatte Angst zu sterben. Angst, dass es unwiderruflich ist, wenn sie zu uns kommt. Sie hatte Angst, dass wir es ihr sagen. Und jetzt werde ich es ihr sagen. Bertram, Schwester, Ich bin es. Herr Professor, warum ist mein Mann nicht da? Er wird bald kommen. Schmerzen? Ja, hier und hier. Warum will mir Bertram denn nicht helfen? Sie können es ja nicht. Sie sind ja ordentlicher Professor. Sie müssen auf den Ruf Ihrer Klinik achten. Es ist ja wichtiger als wir Patienten. Das habe ich alles schon so oft gehört. Sie sind es ja so gewohnt, Menschen sterben zu sehen. Wie viele Patienten sterben hier eigentlich in der Woche? Frau Ellermann, Ihr Gatte will Ihren Wunsch erfüllen. Ja? Er wird mir zureden, die Schmerzen zu ertragen, so wie Sie mir zureden, anständig zu sterben. Aber wissen Sie auch, wie Ihnen einmal zumute ist, wenn es soweit ist? Nein, vielleicht werde ich dasselbe wünschen wie Sie. Wer kennt seine Schwächen? Da sehen Sie es. Aber von mir verlangen Sie Mut. Den Mut, dessen Sie sich selbst nicht einmal sicher sind. Ja, ja, wir reden Ihnen nur aus eigenem Interesse zu, nicht wahr? Wir sind Egoisten und Pedanten. Ja. Und fürchten uns vor Paragraphen. Ja. Oder vor einem schlechten Gewissen. Was dasselbe ist. Nein, das ist nicht dasselbe. Furcht vor dem schlechten Gewissen ist nicht Feigheit. Sondern? Redlichkeit. Glauben Sie, Ihr Mann kann mit einem schlechten Gewissen leben? Ich weiß nicht. Bertram ist Jurist. Das hat nichts damit zu tun. Glauben Sie, er kann es? Ich weiß nicht. Er ist nicht sehr stark. Er kann es nicht. Und er weiß das. Sie meinen, er will mir wirklich helfen. Aber Sie werden es verhindern? Wenn Sie beide es wirklich wollen, dann wird es für uns sehr schwer sein. Und er will. Jawohl. Sie werden schmerzlos einschlafen und nicht mehr aufwachen. Aber die Erlösung von den Schmerzen werden Sie sich teuer erkaufen müssen. Mit dem Tod Ihres Mannes. Sie wollen ihn anzeigen? Das wird nicht mehr nötig sein. Ihr Mann, der Pedant, der Egoist, der vor dem Strafgesetzbuch, vor dem Gewissen Angst hat, der wird dann ebenfalls... Was? Freitod. Ja, ja. Wie man das so zartfühlend nennt. Selbstmord. Jawohl. Wir wollen es ruhig aussprechen. Sie belügen mich. Sie alle Patienten belügen. Sie wollen mich nur erpressen. Nein, ich weiß es von ihm selbst. Aber warum kann er denn nicht leben? Einem Hund, der stirbt, erspart man die Schmerzen. Beim Menschen spricht das Gewissen. Bei dem einen leiser, bei dem anderen lauter. Je nach dem Rang des Menschen. Ich habe Schmerzen. Geben Sie mir die Spritze. Wenigstens die übliche. Sofort. Aber antworten Sie erst. Fordern Sie diesen Preis. Ich habe furchtbar Schmerzen. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht werde ich gar nicht sterben. Wenn Sie mir sagen, dass noch Hoffnung ist, dann... Ja. Sie werden sterben, wenn kein Wunder geschieht. Wann? Es wird bald vorüber sein. Sie haben geklingelt, Herr Professor. Ja, geben Sie der Patientin die übliche Dosis Polamidon. Nun? Ich weiß es nicht. Bitte lassen Sie mir doch Zeit. Halten Sie Ihren Gatten immer noch für einen Egoisten? Nein, nein, aber... Es ist gut. Ich halte es aus. Ich danke Ihnen. Schwester, geben Sie mir die Ampulle her, ja? Danke, nein, nein. Ich injiziere selbst. Den anderen Arm, bitte. Bist du wieder da? Immer wenn ich aufwache, sitzt du an meinem Bett und hältst meine Hand. Wie fühlst du dich heute? Ach, ich hatte eben so schön geträumt. Ich war wieder ein Kind und besuchte meinen Vater im Krankenhaus. Sein Zimmer war ganz voller Blumen. Ich wusste, dass er sterben würde. Er wusste es auch, aber wir sprachen nicht davon. Ich habe vergessen, was wir uns erzählten, aber es war etwas sehr Feierliches. Und... Schmerzen? Nein. Ich habe keine Schmerzen mehr. Seit heute früh, als der Professor da war. Ich weiß jetzt, dass es bald vorüber sein wird. Aber vielleicht geschieht noch ein Wunder. Es ist doch nicht ausgeschlossen, nicht wahr? Nein, natürlich nicht. Aber ich dachte... Nein. Nein, die Schmerzen haben sehr nachgelassen. Es ist auszuhalten, wirklich. Christine, du hattest dir öfter gewünscht... Ach ja, Bertram. Ich habe einen Wunsch. Bitte, nimm doch die Abendtasche wieder mit nach Haus, ja? Ich möchte nicht mehr hier haben. Christine. Und dann noch einen Wunsch, Bertram. Wenn es soweit ist, dann müsst ihr es mir sagen. Ich möchte die Stunde kommen sehen. Darfst du die Stunde rufen? Ein Hörspiel von Erwin Wickert. Die Personen und ihre Darsteller waren Christine Ellermann, Elisabeth Höbart, Bertram Ellermann, Walter Andreas Schwarz, Professor Glaser, Alfred Hansen, Dr. Hildebrand, Johannes Schütz, die Krankenschwester Hertha Fuchs, Bender Franz Rücke. In weiteren Rollen Annemarie Miltenberger, Gabriele Wächtershäuser, Edgar Bamberger, Hans Rehwendt und Rudolf Stromberg. Die Musik schrieb Hans Vogt. Amnova Kocht, Jack Bayer. Ton und Technik Bernd Lossen und Gisela Arnold. Regie Walter Knaus. Das Hörspiel war eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1951.